jemand, der weicher ist und zarter als du. Du musst irgendwann jemandem dienen. Jemand, der weiser ist und stärker als du. nach wie vor immer noch viele Anrufe. Könnt ihr nachlesen in der Playlist im Internet unter www.sunshinelifemaximal.de. Da gibt es die Playlist. Das ist gerade Above and Beyond zusammen mit Andy Moore. R4Life im Originalmix. ist Freitagabend. Hier ist Sunshine Live Maximal. Thank you. Und vielleicht noch ein kleiner Ausgetipp für alle, die morgen noch nichts vorhaben. Ganz wichtig. Morgen Abend Hannover. Hangar Nummer 5. Dove of Peace. Da bin ich sehr oft gefragt worden, ob ich denn auch da wäre, weil ich stehe drauf. Natürlich bin ich da, wenn ich drauf stehe. Morgen Abend im Hangar Nummer 5 in Hannover, Dove of Peace, ist für einen guten Zweck. Mit Mark Spoon, Tom Wex, Tillmann Uhrmacher und vielen anderen. Und wem das zu weit ist, Stuttgart. Morgen Abend Proton Stuttgart. Da wäre ich eigentlich gewesen, bin ich aber nächste Woche. Aber der Kollege Mark van Linden und Sandra Flynn sind morgen im Proton in Stuttgart. Thank you. neue Single von Tilman Uhrmacher. Und die kommt dieses Jahr im Herbst bei Wendet auf dem Label von Paul van Dyk. Heißt The Pride in Your Eyes, Omna Vashiva. Paul hat sie auch schon auf Nature One gespielt oder beim Dance Valley in Holland und auf dem Sales Festival in Ungarn. Konntet ihr schon mal reinhören. Das ist eine neue Version. Es ist Freitagabend. Hier ist Sunshine Live maximal. Tilman Uhrmacher, die neue. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Nur als kleiner Hinweis, auch da werden mit Sicherheit noch ein paar Sachen verändert. Unter anderem wird es auch Martin Roth Remixes geben. Seid gespannt, es dauert nicht mehr lang. We'll be right back.

I'm not afraid to die. We'll be right back. Maximal auf Sunshine Live um 22 Uhr und gleich 56 Minuten. Dankeschön für die schönen vielen E-Mails heute Abend. Könnt ihr auch gerne weiterhin tun unter studio@sunshinelivemaximal.de. Kommt garantiert an und wird kräftig gelesen. studio@sunshinelivemaximal.de. Und ihr habt euch entschieden für den Classics Mix aus der Maximal Volume 4. Und den wollen wir euch nicht vorenthalten. Hier ist er für euch eine Stunde lang, die Classics bei Maximal auf Sunshine Live. Da wird so der eine oder andere nasse Augen kriegen, wenn die Erinnerungen hochkommen. Deswegen machen wir das ja auch. Und trotzdem auch immer ganz interessant zu sehen, für die Musikkenner unter euch, wie sich die Musik auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren verändert hat. We'll be right back. something told me I found Mr. Right. Dreaming of how it's just you and me, I knew it would be heavenly to have met someone who cares for me. I'm here with you. of loneliness. I come down to earth to get your subconsciousness. A pain. We'll be right back. Maximal in the Mix, Volume 4. Die Ultra Free, das war noch Zeiten, Jungs und Mädels. Morgen Abend Dope of Peace in Hannover im Hangar Nummer 5 mit Max Boone, Tom Wax, Nathalie Deborah und Timon Uhrmacher und vielen, vielen anderen. Morgen Abend Hannover, unbedingt dabei sein im Hangar Nummer 5, wenn ihr Lust und Laune habt. Ansonsten, ich habe vorhin schon gesagt, wenn es zu weit ist, Proton Stuttgart, morgen Abend Maximalnacht mit Marc van Linden und Sandra Flynn. Thank you.

Clemens.